Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 583. Epische Schlacht, episch verloren. Irgendwie habe ich ja heute wieder so ein bisschen Schadenfreude bei dem ersten Thema am Start. Ja, kann manchmal passieren. Ja. Vor allem, wenn jemand probiert, seine eigenen Interessen zu verkaufen als die Interessen der Benutzer. Und meiner Meinung nach hat es Epic so gemacht, ja, und hat ja gegen Apple einen, ja, Kreuzzug eingeleitet, wenn man es so will, ja, und betont, man macht das alles nur für die User. Und jetzt erging das Gerichtsurteil und das ist eine epische Niederlage für Epic. Ja, meiner Meinung nach, und da bin ich nicht alleine mit der Meinung, auch Apple interpretiert das Urteil als Erfolg. Man kann es auch gar nicht anders sehen. Natürlich war zuerst mal, ja, die Presse schnell dabei, zu sagen, oh, das ist das Ende von Apple. Na, das passiert ja immer. Ne? Ihr wisst ja, ich bin überhaupt kein Apple-Fan. Ja? Ja, also Apple gibt's bei mir nur zum Essen. Ja. Aber keine mehr hier in elektronischer Form. Ja. Hier muss ich sagen, ich freue mich für Apple, weil dieses Urteil hilft auch den Google-Benutzern. Ich komme dazu gleich noch. Zunächst mal, wie gesagt, war die Presse schnell und hat natürlich probiert, die Sensation hier rauszulesen, aber die hat nicht stattgefunden, zumindest nicht auf der einen Seite, denn es war in der Tat so, dass es eine Interpretation gab oder einen Spruch gab, ja, der eben Apple dazu verpflichtet, zuzulassen, dass ein Link zu anderen Bezahlsystemen zugelassen werden muss. So, und da haben einige geschrieben, das bedeutet, dass Apple andere Zahlungssysteme zulassen muss. Das ist falsch. Es ging nur darum, vorher durfte noch nicht mal ein Entwickler einen Link zum Beispiel zu PayPal setzen oder ähnliches. Ja. Und das wurde moniert, das muss jetzt passieren, das muss jetzt zugelassen werden. Aber das heißt nicht, dass jetzt PayPal integriert werden kann in die App. Ganz und gar nicht. Aber man darf es jetzt verlinken. Ja, das wäre also die Möglichkeit. Spotify wird es auch sehr freuen, denke ich mal. Ja, jetzt kann eben Spotify verlinken. Ja. Übrigens zählt es jetzt auch für andere Anbieter. Da kann man geteilter Meinung sein. Das wird dazu führen, dass es jetzt eine Fülle von unseriösen Apps gibt, die eben Leute weiterleiten an ein Bezahlsystem ihrer Wahl und dann eben da möglicherweise Schindluder treiben können, ohne dass Apple hier die Möglichkeit hat, das zu verbieten. Aber okay, gut, ne, so ist es halt. Ist eben jetzt in der Verantwortung der Benutzer. Allerdings, der Hammer kam dann quasi zum Schluss, weshalb auch der Epic-Chef Tim Sweeney total ja, fertig ist, ja, und hier das Urteil als weder für Entwickler noch für Verbraucher ein Gewinn tituliert und denn was ist passiert? Tatsächlich hat das Gericht Epic sogar noch dazu verdonnert, an Apple zu bezahlen, ja, also nachzubezahlen, das ist einiges an Geld, was hier jetzt Richtung Apple fließen muss. Ja. Das ist interessant und das zeigt auch, dass es eine krachende Niederlage ist für Epic. Ja. Des Weiteren ging es nach hinten los, weil jetzt gerichtlich festgestellt wurde, dass Apple kein Monopolist ist. Das wäre auch wirklich sehr, sehr vermessen. Apple hat einen Marktanteil von weltweit 17%. Wie kann das ein Monopolist sein? Auch in den USA sind sie nicht bei 50%. Wie kann das ein Monopolist sein, wenn man nicht mehr die Hälfte des Marktes unter Kontrolle hat? Da ist man eher in Gefahr, jederzeit zu verschwinden vom Feld. Naja, gut, Apple nicht, aber ne? Das hängt eher an anderen Sachen. Man hat ja gesehen, wie schnell das geht mit Android. Ja? Als das iPhone rauskam, ja, pff, ne? Smartphone, Marktanteil, ja, 95%. Ne? Dann kam Android auf den Markt. Innerhalb von wenigen Jahren war Android die Nummer 1, ja, und Apple mittlerweile auf Rang 3. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. Und man sieht hier, dass das von Monopol überhaupt keine Rede sein kann, auch wenn das immer gern so dargestellt wird, böse, böse, Apple, böse, böse, große Firma. Ja, wie gesagt, ich halte Apple auch nicht für eine gute TM-Firma, ja, aber, also eine freundliche Firma, ganz im Gegenteil, das waren sie früher mal, bis sie sich 180 Grad gedreht haben und für mich zum Teufel der Technik, der Technikindustrie geworden sind. Aber das hat alles nichts damit zu tun, dass Apple eben nicht diese direkte Marktmacht hat. Wenn natürlich Apple sagt, hier, ne, unsere neueste Himbeertorte, das ist das Ultimative, ja, und one more thing, da ist sogar Sahne obendrauf, ja, und die Leute drehen dann durch und geben dafür 500 oder 1000 oder 2000 Euro aus, ja, für denselben Mist, wo man an einer anderen Ecke für ein paar Euro kriegt, gut, dann mag das so sein, aber das hat nichts mit Monopol zu tun, sondern es hat vielleicht mit der Dummheit der Menschen zu tun, ja, aber nicht mit einem Monopol, mit einer Monopolfirma. Oder halt auch, ja, um mich jetzt auch wieder selbst einzuschränken, ja, vielleicht ist es ja gar keine Dummheit, vielleicht ist einfach nur das, was die Leute gerne wollen, von einer Firma bedient worden und die Leute kaufen sich's dann. Und die Firma ist zufrieden, die Leute sind zufrieden, alle sind zufrieden. Und die anderen, die das nicht wollen, sind auch zufrieden, weil die haben genug Auswahl, die können ein alternatives System nehmen. Ja, klar, man kann jetzt sagen, okay, also jetzt hat man die Auswahl zwischen Apple und Google. Ja? Also, keine Ahnung, für viele ist das so die Auswahl zwischen Teufel und Belzebub. Ja? Also gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dass wir noch einen Player bräuchten, das wäre ganz gut, aber wer kennt dann Frage? Microsoft? Nee, dann, ne? Also, dann haben wir drei vom gleichen Schlag. Also, ihr seht, es ist nicht ganz so einfach. Andere kleinere Firmen, beziehungsweise andere alternative Systeme, kleine Firmen können gar nicht da anstinken dagegen, das muss man ja auch mal sagen. Aber Alternativsysteme, die in Frage kämen, sind halt momentan, also, unter andere geführt mit einem nicht nennenswerten Marktanteil, aber das ist eben auch, wie gesagt, so funktioniert das nun mal. Man kann eben nicht alles erzwingen. Ja. So, und hier hat jetzt eben das Gericht richtig reingehauen, ja, und Apple sieht es genauso. Die haben jetzt hier also klar gemacht, also das Gericht hat klar gemacht, es gibt kein Monopol bei Apple. Und Epic muss jetzt 30% von den eben 12 Millionen US-Dollar an Apple abführen, die über die eigene Bezahlschnittstelle umgesetzt wurden. Das war nämlich der Anstein des Anstoßes. Die haben einfach eine Bezahlschnittstelle eingefügt. Ja. Das war aber nach der Gesetzgebung, nach den AGB. Illegal, die Apple aufgestellt hat, also Play Store, laut Play Store illegal, so. Und dann hat Apple Epic aus dem Store geworfen, so. Und in der Zeit, aber wo das war, wo diese Querelle war, bis zum Rausschmiss, da hat eben 12 Millionen US-Dollar hat Epic verdient in dieser Zeit und davon müsst jetzt, wie es eben so vorgesehen wäre, Ja, wenn sie über den App Store verkauft hätten, wäre 30% an Apple gegangen. Das müssen sie jetzt nachzahlen, weil das Gericht in der Tat festgestellt hat, das war illegal und deswegen ist es eine massive Schlappe. Ja, ein massives, also wie gesagt, ein episches Gerichtsverfahren, verlorenes Gerichtsverfahren für Epic. Und damit sieht es für diese Firma wenig gut aus für die Zukunft bei Apple. Ja, und Apple hat auch klargemacht, dass sie kein Interesse daran haben, im Moment Epic in den App Store zurückzulassen, außer Epic würde hier eben allen Bedingungen zustimmen. Dann wäre alles okay, aber vorher eben nicht. So, und warum ist das ganz gut denn für die für Google? Ja, ganz klar. Das Modell App Store, Play Store, also ein Store, ein Marktplatz, ja, für Applikationen für die Smartphones, ist in dieser Form rechtens. So sieht es aus. Und damit wird das Modell bestätigt. Und jetzt, da dürfte auch bei Google denen eine große Last vom Herzen gefallen sein nach diesem Urteil, denn wäre das anders ausgegangen, beispielsweise das festgestellt worden, dass es generell nicht okay ist, zum Beispiel dieses 30% einzubehalten, ja, dann wäre Google hätte da ein Riesenproblem, denn dann wäre auch ihr Modell in Gefahr gewesen. So wird es quasi bestätigt. Google hat nur ein einziges Problem, das möglicherweise schwerwiegend werden könnte. Ja, und zwar ist das die Monopolstellung. Anders als bei Apple könnte unter Umständen bei Google entschieden werden, dass es tatsächlich ein Monopolist ist. Und dann wäre das Ganze komplett neu bewertet. Ja. Dennoch denke ich, also so eine Monopolaussage ist immer eine haarige Geschichte. Normalerweise heißt ein Monopol, dass es für den Kunden keine Möglichkeit gibt, einen anderen Anbieter zu nutzen. Ja, und im Prinzip ist es so nicht richtig. Man kann ja entscheiden zwischen Apple und Google. Möglicherweise auch noch zwischen anderen Herstellern, auch wenn die jetzt, wie gesagt, unter ferner Liefen sind. Aber es gibt immer noch die Huawei Harmony OS beispielsweise, es gibt Sailfish OS, es gibt viele andere Sachen. Also der Kunde muss nicht. Ja, und das ist eben das Problem mit dem Monopol. Oder mit der Feststellung dieses Monopols, da brauchst schon sehr viel dazu. Bei Google ist halt das Problem, dass sie eben auch eine sehr große Verbreitung der Suchmaschine haben, ja. Und da gab es ja schon zum Beispiel Urteile, wo eben Google bei Einrichtung des Handys auswählen lassen muss, wer voreingestellt ist, ja. Als Suche, das ist beispielsweise ein Hinweis darauf, dass die Wettbewerbshüter das da durchaus ernst nehmen. Ja. Nun gut, wir werden sehen. Dennoch, ich denke, erstmal können alle zufrieden sein und letztendlich, so komisch dass sich das anhört, der Kunde kann auch zufrieden sein. Denn ich weiß, bei Google ist es kein Problem und da wird es auch schon ewig so gemacht. Ja, da kann eine App beispielsweise andere Sachen einbinden. Ja, allerdings nicht unbegrenzt. Ja. Und dass jetzt eben so eine Abgrenzung kommt, wisst ihr, das ist halt so. Man hat sich als User konnte man sich verlassen, dass alles nur über Apple abgebucht wird. Und dann kann man sagen, okay, ich vertraue Apple oder ich vertraue Apple nicht. Wenn man Apple nicht vertraut, kauft man am besten kein iPhone. Sonst wird es nicht möglich, Geschäfte zu tätigen, was zu kaufen, ohne dass man Apple vertraut. Also da würde ich es nicht machen. Und ansonsten können die Leute sagen, okay, ich vertraue Apple und dann läuft auch alles über Apple. Ja. Und ja, damit ist ja alles wunderbar. Dann hat man eben die Sicherheit, dass eben nicht irgendwelche dubiose Zahlsysteme oder ähnliches einfach so eingefügt werden und dann hier unter Umständen Abbuchungen erfolgen, die nicht mehr nachzuvollziehen sind oder man aus vielen verschiedenen Systemen eben dann auf einmal Abbuchungen bekommt. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil von PayPal. Ja? Also da hat man eine Stelle und das läuft über PayPal und die Firmen kriegen nur die allernötigsten Informationen und somit ist man relativ gut abgesichert. Wenn jetzt jede einzelne Firma zum Beispiel die Kreditkartennummer bekommt, muss man natürlich auch jeder einzelnen Firma insoweit vertrauen, also im Prinzip Kreditkartennummer weitergeben, das ist sowas wie die Hosen runterlassen, ja. Und damit ist halt die Gefahr groß, dass man irgendwann auf die Schnauze fällt, ja? Wenn man seine Kreditkartennummer irgendwie fröhlich überall eintippt, wo man lustig ist, ne? Und ansonsten braucht man nur PayPal zu vertrauen. Wenn man natürlich denen nicht vertraut, dann war es das damit, klar. Aber wenn ja, dann ist es ja in Ordnung und dann kann man sicher sein, so und so. Ja? Aber die unbedarften Leute, die können jetzt schnell Probleme kriegen, wenn die auf schon alleine die Links, ja, dann auf Links klicken, und dann werden die weitergeleitet und dann bezahlen die, weil die denken, okay, ja, das geht über Apple und machen ja, ne, zack und ruckzuck ist da vielleicht das Unseriöse im Gange gewesen. Ich weiß, Eigenverantwortung hin und her, aber man muss immer bedenken, das ganze Ökosystem von Apple war eben darauf ausgelegt, auf Sicherheit und jetzt ist es eben mehr oder minder, naja, sagen wir mal, es ist nicht mehr so gut abgeschottet und das bringt eben auch Probleme. Die Leute können jetzt nicht mehr einfach so vertrauen und bin mal gespannt, wenn die ersten Beschwerden dann kommen. Ja. Ja, bei Google, wie gesagt, war es sowieso schon immer so liberal, wie jetzt das festgestellt wurde. Von daher, wenn bei Google kein Monopol entdeckt wird, von den Gerichten, dann war es das. Dann müssen die also gar nichts machen, weil alles schon so ist, wie das jetzt, angeordnet wurde. Also Apple war froh über das Urteil nachzuvollziehen, haben das Urteil begrüßt. Ja. Übrigens, natürlich will Epic in Berufung gehen. Das ist möglich bei diesem Urteil, obwohl das auch also es war nicht nur ein kleines Gericht irgendwo in Buxtehude, ja, sondern es war schon maßgeblich. Aber man kann natürlich nochmal Berufung einlegen, beziehungsweise eben dafür. Ich weiß nicht, wie das in den USA genau passiert, um das eben anzufechten, dieses Urteil. Aber es wird allgemein sehr wenig Chancen eingeräumt, denn dazu müsste eben das Monopol tatsächlich festgestellt werden. Und ehrlich gesagt, nicht erst seit diesem Urteil sind eigentlich ziemlich viele der Meinung, das wird wohl kaum passieren, denn von einem Monopol kann eben nicht die Rede sein. Die Apple-Aktie hat trotzdem 2% nachgegeben. Ja, so ist es nun halt bei den Anlegern, ne? Die denken jetzt, durch die Links gibt es ein paar Dollar weniger aufs Konto von Apple und deswegen, ne, muss man natürlich gleich schnell reagieren. Aber das wird innerhalb kurzer Zeit im Sande verlaufen, dieses System. Denn wer halbwegs überlegt, der klickt natürlich nicht irgendwo auf irgendwelche dubiose Bezahllinks, sondern im Gegenteil. Und so geht sogar mir im Play Store auch. Mir ist es lieber, die Abrechnung erfolgt über den Play Store, als wenn ich über fünf andere Ecken irgendwie dann ein Abo abschließen muss oder irgendwie was bezahlen muss selbst über PayPal ist mir es dann. Warum? Weil ich halt eben hier drüber bezahlen möchte, über diese Plattform. Dann habe ich auch einen besseren Überblick. So, also viel geredet über dieses Urteil und das hat noch nicht mal mit Android direkt zu tun, aber wie gesagt, Google hat bestimmt jetzt mal richtig durchgeatmet. mit Android direkt zu tun hat das Vivo X70. Diese Serie an Smartphones, drei Stück, die habe ich ja schon angesprochen letzte Woche. Und diesmal gibt es auch die endgültigen technischen Daten, die zur Verfügung stehen. Und da gab es noch eine Überraschung, und zwar das Vivo X70 und das X70 Pro. Die haben einen Exynos 1080 Prozessor. Wow! Also da hätte man wohl eher auf einen Snapdragon getippt natürlich, aber hier kommt der Exynos zum Einsatz. Und die Kameras unterscheiden sich bei allen drei Modellen deutlich, ja, interessant. Deswegen wird es kompliziert. Also zunächst mal 6,56 Zoll AMOLED-Displays bei dem X70, X70 Pro, beides mit Full HD, 120 Hertz, Exynos 1080, die Selfie-Kamera bei allen drei, 32 Megapixel Auflösung, die Hauptkamera beim X70, 40 Megapixel, 12 Megapixel Ultraweitwinkel und 12 Megapixel Porträtkamera. Beim X70 Pro eine 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 12 Megapixel Porträtkamera und eine 8 Megapixel Telefotokamera. Der Akku ist ebenfalls um geringfügig höher, 4450 beim X70 Pro, 4400 beim X70, beides mit 44 Watt Fast Charging. Beim X70 Pro Plus, da ist eigentlich fast alles anders, oder es ist alles anders, nämlich das hat ein 6,78 Zoll E5 AMOLED Screen, QHD Plus, also eine etwas höhere Auflösung mit 120 Hertz, Snapdragon 888 Plus, also ein ganz anderer Prozessor wie die anderen Vivo X70 Geräte. Eine Hauptkamera 50 Megapixel, 48 Megapixel Ultraweitwinkel statt 12 Megapixel Ultraweitwinkel beim Pro, 12 Megapixel Porträtkamera und ebenfalls eine 8 Megapixel Telefotolinse. 4500 mAh und ein 55 Watt Fast Charging System. Es ist auch deutlich schwerer, 185 Gramm das X70 Pro. Das hier hat die 209 Gramm. Das hängt wohl auch an der anderen Kamera zusammen und unter Umständen an dem Bildschirm, oder nicht nur unter Umständen, sondern auch an dem Bildschirm, der ja etwas größer ist. Ansonsten, die Designs sind alle ziemlich ähnlich. Und ja, ich könnte jetzt sehr lange noch darüber reden und sehr weit ins Detail gehen, Zeiss-Kamera und so weiter. Aber ich glaube, ich kann mir es im Moment sparen, denn das X70 ist momentan nicht vorgesehen für Europa. Da wurde also nichts gesagt. Das Teil kommt in China raus erstmal, aber von Europa ist ist hier keine Planung erfolgt und deswegen sieht es übelst aus. Das hat mich diese Woche verfolgt, ja, mit diesem, ja, wie ich für Europa geplant bisher. Also ich glaube, so langsam haben die chinesischen Firmen von Europa und Übersee die Schnauze voll. Es kommen immer mehr Geräte, die ausschließlich in China und Indien rauskommen, ja, aber nicht mehr in Europa und in den USA. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend nicht weiter fortsetzt und dass es auch nicht jetzt irgendwie damit zu tun hat mit dem Handelskrieg, sondern dass es eher mit der Verfügbarkeit von Chips zu tun hat, so dass die natürlich erstmal die Heimatmärkte bedienen wollen, was ja vernünftig ist. Ja, die sind ja nicht so wie Sony, dass die die PlayStation in weiteren Regionen veröffentlichen, obwohl noch nicht mal die anderen Regionen, die Stadtregionen versorgt werden können mit genügend Konsolen, ja, und dass es damit zu tun hat. Ansonsten, wenn sich dieser Trend natürlich fortsetzt, dann haben wir bald ein Problem, nämlich, dass wir nur noch Geräte aus der zweiten Reihe bekommen, sozusagen, oder eben von den normalen Major-Playern, die dann natürlich auch kräftig an Kohle verlangen. Das Nubia Red Magic 6S Pro, das wurde jetzt auch ja angekündigt und auch da weiß man ein klein wenig mehr. Ein Snapdragon 888 Plus mit bis zu 18 GB LPDDR5 RAM und 512 GB UFS 3.1 Storage. 4500 mAh Akku, 120 Watt, boah, Fast Charging System. Und damit ist das Gerät natürlich einer der interessantesten Geräte. Der Preis entsprechend, ja, kommt auf die Version an. Fängt bei $759 an und geht mit allem drun und dran. Übrigens als Battlefield Edition, das wäre natürlich was für mich, aber nicht zu dem Preis, kommt es auf 1080. Weil man muss natürlich die Ausstattung in Relation sehen, die höchste Ausstattungsstufe, 18 GB, 512 GB Storage gibt es für 991, was eigentlich im Moment noch okay ist vom Preis. Ja. Und wie gesagt, die Battlefield Edition dann 1080. Die ist übrigens transparent. Cool. Ansonsten 6,8 Zoll Display, ich glaube, das hatten wir schon, 20:9 AMOLED Display, 165 Hertz Bildwiederholfrequenz, 720 Hertz Touch-Sampling-Rate, ziemlich hoch, 1,07 Billionen Farben im DCI-P3 White Color Gamut, wow, sehr schön, dass die mal das Farbsystem nutzen, also DCI oder bekannt geben, DCI P3 sind also die echten Farben und nicht diese Falschfarben. Ja. Es tut mir leid. Ich habe doch aber jetzt dann einen Rotstich. Nee, das ist kein Rotstich, das sind echte Farben. Ja. Okay, das andere ist Fehlfarben, ja, und irgendwie für die Hauptsache Clicky Bunti Generation oder wie? Geil. Android 11, ja, wird ausgeliefert, 64 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrokamera. Man sieht hier ganz klar, der Hauptaugenmerk ist hier natürlich nicht auf die Kamera gelegt, hört sich aber trotzdem ganz gut an. 8 Megapixel Frontfacing Kamera für Videochats, absolut okay. In-Display Fingerprint-Sensor und neu am Gerät auch eine Herzfrequenzmessung, 3,5 mm Klinkenstecker ist vorhanden, Stereo-Lautsprecher und 3 Mikrofone, damit man auch gut verstanden wird, auch beim Zocken, ja, weil, ne, wo hat man das Gerät? Ganz intelligent. Wo hat man das Gerät, wenn man zockt? Ne, im Landscape-Modus links und rechts und dann hält man natürlich, yep, das Mikrofon zu. Also kann man nicht während dem Spielen vernünftig chatten. Ja, also ist ja wichtig, ne? Game Talk ist ja wichtig. Und somit, hier wurde dann noch ein drittes Mikrofon angebracht, dass man, egal wie man das Gerät hält, dass man trotzdem immer noch verstanden wird. Ganz cool durchdacht, finde ich. Ja, das Gerät erhältlich, kann ich nicht sagen, wann es erhältlich ist, ob das hier direkt erhältlich sein wird beim Red Magic, Nubia Red Magic, glaube ich also schon, dass es hier rauskommt in Europa, aber wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das wäre auf jeden Fall noch ein Anwärter für die Leute, die hier ein Power Gaming Smartphone brauchen, ja, mit einer Höllenausstattung, extrem schnell. Da ist dann natürlich das 6S Pro interessant. Die anderen könnten vielleicht auf die anderen Red Magic 6 Modelle gehen, die dann eben etwas weniger Power haben, aber immer noch als Gaming Phones gut dastehen. So. Ganz interessant, Samsung hat seine Galaxy Note Schutzmarke nicht verlängert. Jetzt wird heftig spekuliert im Netz, was heißt das? Es wurde ja schon bekannt gegeben, dass es dieses Jahr keine Galaxy Note Reihe neue geben wird. Ja, oder 2022 wird es keine neue Galaxy Note Reihe geben. Und deswegen wurde ja eh schon spekuliert, ob das das Ende der Note-Serie ist. Jetzt wird aber auch spekuliert, dass das Samsung schlicht vergessen hat, sich das zu schützen. Das wäre natürlich sehr doof, weil ich denke mal, jetzt ist diese Trademark schon weg. Ja, die hat sich garantiert irgendeinen Anbieter geschnappt. Und das wäre rechtens. Jetzt kann man spekulieren, aber es für mich sieht es wirklich so aus, als ob jetzt die Galaxy Note-Reihe nicht mehr fortgeführt wird. Ja. Und die Galaxy Note und S-Reihe verschmelzen. Jedenfalls, wie Samsung die Note-Reihe noch weiterführen soll, wenn die Schutzmarke abgelaufen ist, wäre dann wirklich eine sehr fragliche Geschichte. Höchstens einen anderen Namen könnten die dafür nehmen. Und naja, okay. Wie gesagt, die Gerüchte gab es ja schon lange, dass das zusammenschmelzt in die S-Reihe, Galaxy S22. Und naja, okay, wir werden sehen, was da der Hintergrund ist. Auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert und sehr, sehr seltsam, dass einfach so eine prominente Marke nicht mehr geschützt wird. Also ich meine, ich würde die selbst dann noch schützen, selbst wenn ich kein Gerät mehr anbiete mit diesem Namen, würde ich trotzdem so lange wie möglich diesen Schutz noch aufrechterhalten, weil jetzt wird ein anderer Anbieter kommen und darf ein Galaxy Note verkaufen. Stellt euch das mal vor. Ja, und da ist doch die Verwirrung komplett. Das war ein ziemlicher Fauxpas, meiner Meinung nach. So, das Realme Pad, da wissen wir jetzt mehr, denn es ist tatsächlich jetzt einfach so erschienen, ja, in Indien. Und leider, leider, leider wird es wohl auch nicht so schnell außerhalb oder sagen wir nicht in Europa kommen. Da wurde nichts dazu gesagt. Und es ist unwahrscheinlich, dass das Gerät bei uns in absehbarer Zeit zusammenkommt. Es wurden nur die japanischen, die indischen Preise kommuniziert und die sehen natürlich sehr gut aus, aber das hat ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Die indischen Preise sehen immer gut aus. Die Firmen machen dort einen angemessener Preis, ja, und natürlich in Europa und in den USA zocken die dann durchaus noch ein bisschen mehr ab. Warum? Weil sie es können. Ja, und da wäre das umgerechnet unter 230 Euro, also 20.000, was ist das, Rupien? Keine Ahnung, ja. 20.000, ja, wären dann bei uns 230 Euro. Die kleinste Version fängt schon an bei 13.999 Rupien. Ich hoffe, das stimmt. Ja, 3 Gigabyte und 32 Gigabyte Storage ist natürlich lächerlich, ganz klar. Die Version mit 6 GB RAM und 64 GB Storage, die wird dann knapp 230 Euro kosten. Ja, ist okay. Wobei ich natürlich sagen muss, also für ein Tablet ist okay. Wobei ich aber sagen muss, es ist schon, ja, etwas, naja, ärgerlich, dass wir jetzt hier keine definitive Aussage bekommen, dass ob das Tablet hier überhaupt erscheint. Aber ehrlich gesagt, es sieht schlecht aus. Sonst wäre da garantiert zumindest mal das erwähnt worden, ob ja oder nein. Ja. Das scheint sich überhaupt nicht zu interessieren beim Realme Pad. Eine weitere Android 12 Beta-Version ist im Anflug und zwar die Beta 5, ja, oder ist nicht im Anflug, sondern ist heute oder gestern erschienen. Und ihr könnt es, sofern ihr ein Gerät habt, das die Beta unterstützt, könnt ihr das jetzt auch installieren. Die finale Version von Android 12, die wird in den nächsten paar Wochen eintreffen. Also passt schon mal auf, ja. Bald ist es soweit, Android 12 kommt. Aber auf welche Geräte, das steht noch ziemlich in den Sternen. Ich werde leider Android 12 definitiv nicht bekommen, das steht fest. Von daher läuft das hier wahrscheinlich an mir vorbei. Und es könnte gut sein, dass schon die nächste Android-Version am Eintrudeln ist, wenn es hier bei mir soweit ist, dann mal gucken. Also es, ich werde mich dann hier beim Android 12 erstmal auch auf Reviews und Berichte und Videos stützen, weil ich das selbst natürlich dann eben nicht ausprobieren kann. Aber das wäre nicht das erste Mal, ne? Genau. Ist ja immer so eine Geschichte, da was zu bekommen und naja, Glückssache. Ach ja, übrigens, weil ich schon gesagt habe, ja, dann vielleicht schon das nächste Android. Genau, ja. Und zwar soll Google möglicherweise vor dem Android 13 Android 12.1 bringen. Das ist schon mal passiert. Und hier ist offenbar, so sagen es zumindest die Gerüchte, dass diesmal auch wieder im Anflug. Warum? Da wäre zunächst mal Android 13. 13. Ja. Also das könnte unter Umständen natürlich dazu führen, ja, wenn wir schon Android 13 haben. Ja. Ja. In der heutigen Zeit muss man ja wieder abstruseste Sachen berücksichtigen und mit der Zahl 13, ja, das geht ja gar nicht, ne? Gibt kein 13. Stock. Sondern wer will schon im 13. Stock wohnen, ne? Hm. Habe ich euch schon mal erzählt, dass in Japan dasselbe wie Zahl 13 die Zahl 4 ist. Ja, ja, also der 4. Stock zum Beispiel gibt es oft nicht. Ja, weil 4 heißt Shi, aber Shi heißt in Japan auch Tod. Ja, also deswegen hat man eben den Stock oft kurzerhand weggelassen. Ja, also was die 13 bei uns ist, in Japan die 4, irgendwie muss ja jede Kultur irgendwas haben, ne? Irgend so ein Aberglaube, das ist ganz klar und ach je, schlimm. Übrigens, um hier die Verwirrung komplett zu machen, ja. Und ich habe nämlich total das Geheimnis entschlüsselt, ja. Jetzt überlegt mal, was die Quersumme von 13 ist. Verdammt. Wir haben das Geheimnis entdeckt. Wow. Jedenfalls Android 12.1, ja. Das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit diesmal, ja. Übrigens, was ist 12 plus 1? 13. Ja. Yeah. Und so schließt sich der Kreis. So, komme ich jetzt irgendwie hier zu Ruhm im Internet in dubiosen Kreisen? Hoffentlich nicht. So, nächstes Thema ist, was zeigt Google denn bei Android 12? Die haben nämlich jetzt mal einen Blick für die normale Öffentlichkeit losgelassen, was Gmail, Google Meet und Kalender betrifft. Und sofort, nachdem ich diese Bilder gesehen habe, wurde mir eins klar. Das Material U wird gespaltet sein. Und zwar, es gibt hier Material U und dann Material U Dynamic Color. Ein grandioser Design-Fauxpas, meiner Meinung nach. Ja, die Unterscheidung zwischen beiden. Denn Material U ist eigentlich dasselbe wie Google Material, plus minimal abgerundetere Flächen. Ja, okay. Also Farbgebung genauso langweilig. Ja. Und das eigentliche Material U, das vorgestellt wurde, das ist Material U Dynamic Color. Und das wird für viele eben nicht in Frage kommen, weil Dynamic Color, ne, das geht ja gar nicht. Ne, das ist was Neues. Neu ist böse. Also nehmen wir das Material U. So. Damit haben sie ihre eigene Stärke vom Material U kaputt gemacht. Unglaublich. Da haben die mal wieder Angst gehabt, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Ja. Und haben dann das Schlimmste gemacht, was man machen kann. Sie selbst nochmal gespaltend. Und damit dem Material U sofort wieder einen negativen Touch gegeben. Genauso wie sie es mit den Messengern gemacht haben. Ne? Statt zu sagen, hier, das ist der Messenger, nutz ihn oder nutz ihn nicht. Haben sie gemacht, da ist der neue Messenger, aber wir haben ja noch den alten und wir haben noch den vor dem alten und wir haben auch bald wieder einen neuen, ja, damit ihr ja, ne, nicht sauer werdet. Blödsinn. Ja, man muss auch mal Farbe bekennen, in dem Fall eben Dynamic Color, und muss dann sagen, das ist unser neues Design. Fertig. Da lobe ich mir ehrlich gesagt Apple, die nämlich nicht nur Designs machen können, sondern die auch auf ihren Designs bestehen. Und das tut nämlich dann gut, weil es eine einheitliche Bedienung gibt. Schade. Wir werden hier also Material U 0.5 und 1.0 haben. Und ich befürchte, dass die meisten Leute 0.5 nehmen, weil, so sind ja immer die Leute, ja, neu ist böse. Und deswegen geht's nicht. Schade ums Material U. Wie man ein Android-Phone entsperrt ohne Passwort, das könnt ihr hier in dem verlinkten Artikel nachlesen. Aber bevor ihr jetzt sagt, oh geil, ja, dann kann ich endlich das Handy meiner Freundin hacken oder so. Nö, könnt ihr gleich vergessen. Es geht hier um die Funktion Find My Device. Die muss nämlich aktiviert werden, eingerichtet werden und so weiter. Und wenn das eingerichtet ist, dann könnt ihr quasi das Gerät, euch in das Gerät einloggen vom Computer her, quasi entsperren, ohne dass ihr das Passwort von diesem Gerät nutzt, denn das kann ja geändert worden sein. Also würdet ihr nicht reinkommen. Und damit das eben nicht passiert, könnt ihr trotzdem reinkommen mit dieser Funktion. Also cool. Ja, wie gesagt, ich verlinke das. Das ist gar nicht, das ist keine Hexerei. Aber das bietet auch natürlich ein Einfallstor. Das ist in dem Moment gefährlich, wenn ihr ein gebrauchtes Gerät kauft. Ihr müsst es unbedingt komplett mit einem Factory Reset versehen und auch dann zur Sicherheit selbst diese Funktion einrichten. Wenn ihr die dann nicht haben wollt, schaltet sie wieder ab. Aber erstmal richtet ihr sie ein, damit ihr 100% sicher seid, dass sonst keine Find My Device Funktion aktiviert ist. Denn wenn ihr das nicht macht, könnte es durchaus sein, also wenn ihr ein gebrauchtes Gerät holt, löscht einfach nur alle Apps und Daten und macht einen neuen Account, ja, neuen Google-Account, löscht den alten Google-Account, dann seid ihr trotzdem noch über Find My Device zu finden, überall wo ihr hingeht, und auch eben ist es möglich einzuloggen, ohne euer neues Passwort zu kennen und das Device zum Beispiel zu löschen oder ja, was dann auch immer möglich ist. Also bitte passt auf, ja, wenn ihr ein gebrauchtes Gerät kauft, richtiger Werksreset machen, in diese Setting-App, ja, Google Find My Device dort einrichten, und wenn ihr es nicht haben wollt, dann wieder abschalten. So, nur so könnt ihr sicher sein, dass hier kein anderer Zugriff hat auf Find My Device. Krass. Google One hat jetzt ein neues Angebot für Cloud-Speicher. Ihr wisst ja, ich hab ja Google abgeschworen. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Google Cloud Space mehr. Mir ist alles ab, alles gelöscht, alles weg. Und ich habe auch keine Lust, es mehr zu nutzen. Aber es ist mittlerweile ein recht gutes Angebot geworden, das muss man sagen. Für Leute, die weniger Bedenken haben, die Daten eben in den USA abzulegen, für die ist es meistens auch die beste Alternative, denn es ist einfach, es ist im Gerät schon integriert und es ist zumindest relativ sicher gegen Zugriffe von außen, also von Dritten, ja, aber überhaupt nicht sicher natürlich gegen Zugriff von Staaten, ja, insbesondere der US-Regierung, aber auch nicht vor der eigenen Regierung. Die können da ohne Probleme Zugriff erlangen, weil es hier keinerlei Verschlüsselung gibt auf diesen User-Accounts. Soweit ich weiß, gibt es Geschäftsaccounts, würde ich trotzdem nicht drauf vertrauen. Aber egal, wie gesagt, für die allermeisten Leute wird das nicht großes bedenklich sein, sollte es aber. Und deswegen ist das Google-Angebot aber recht gut. Und jetzt gibt es auch ein neues Angebot mit 5 Terabyte, ja, das für $25 im Monat zu haben ist. Ja. Und das ist ziemlich cool. Ich guck mal, ob das schon beim im deutschen Angebot vorhanden ist. Moment. So, jetzt müssen wir schon mal schauen. Ich habe jetzt hier nur die amerikanischen Angebote gesehen. Und Abos, da muss man schon ein bisschen rumklicken. Nein, also es ist noch nicht hier drin in der deutschen Version. Wird wohl also noch ein bisschen ein bisschen dauern. In Deutschland gibt es nach wie vor nur die 100 GB für 1,99, 200 GB für 2,99, 2 TB für 9,99. Ja, und mehr ist hier nicht drin. Wie gesagt, schade eigentlich. Denn genau dieses Angebot wäre nämlich so zwischendrin. Oder beziehungsweise, es gibt nämlich noch größere. Ja, 5 Terabyte für $25 wäre ein sehr guter Preis. Ja, es gibt auch noch 10 Terabyte für $50. Und da wäre das natürlich hier mittendrin. Ganz gut. Also für viele ist 10 Terabyte wirklich zu viel. 2 Terabyte aber vielleicht bald zu wenig, ja, weil jetzt alles, was an Videos und Bilder hochgeladen wird bei Google Fotos, ja tatsächlich jetzt Speicherplatz verbraucht. Ja. Und ja, deswegen könnte es schnell passieren, dass da voll ist. Ja. Ihr wisst ja, diese Funktion mit unbegrenzt in reduzierter Qualität abspeichern gibt es ja nicht mehr. So, also schade, wie gesagt, dass es noch nicht angeboten wird, aber vielleicht kommt es noch und dann wird man sehen, ob das dann bei uns auch 25 Euro sind oder mehr. Ja, ich habe hier noch was entdeckt. Ein Gerät, das wir auch wohl nicht bekommen werden. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen und auch verlinken, denn das ist einfach sehr genial. Und da könnt ihr euch ein bisschen ärgern, was uns da entgeht. Infinix Zero X hat nämlich ein neues Smartphone rausgebracht, das wirklich mal optisch ziemlich cool ist. Also, wie soll ich das ausdrücken? Es sieht aus, als ob man auf der Rückseite einen Sternenhimmel im Band der Milchstraße hat. Cool. Ja, das ist wirklich eine tolle Optik. Und nicht nur das, es hat auch hier eine interessante Kamera. Ja. 108 Megapixel Hauptkamera, eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 8 Megapixel Periskopkamera mit fünffach optischem Zoom und 60-fach Hybrid-Zoom. Mich interessiert hauptsächlich der optische Zoom, weil der eben verlustfrei ist. Das ist eine gute Sache. Damit kriegt ihr schon eine gute Kamera für einen sehr, sehr guten Preis. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, übrigens 6,67 Zoll Auflösung. Ja. Eine separate GPU übrigens, was auch interessant ist. Und 25 Watt Fast Charging, 8 GB Hauptspeicher und Möglichkeit mit 3 GB sogenanntes Extended RAM. Ja. Naja. Übrigens, dieses Glass Finish heißt auch tatsächlich Galaxy Dual Glass Back Finish. Cool. Also, der Eindruck, das muss man nicht erklärt kriegen, das habe ich auch tatsächlich so gedeutet. Nicht übel. Übrigens, das 60-fach Periskop heißt auch Moonshot-Kamera. Ja, und es hat eine spezielle Funktion drin, um Mondaufnahmen zu machen. Wie genial ist denn das? Ich meine, das ist nur eine Spielerei, klar, aber trotzdem. Ich finde es sehr, sehr interessant und mutig, dass eben sowas mal integriert wird. Mal was Neues. Ja, aber wie gesagt, leider wird es wohl hier nie auf den Markt kommen. Keine Pläne momentan, das nach Europa oder den USA rauszubringen. Es wird erstmal erscheinen in Nigeria, Thailand, Indonesien, Ägypten und verschiedene andere Regionen. Ja. Aber eben nicht Europa. Buh, Manno. Schon wieder ein Gerät, das eben hier nicht bei uns erscheint. Ja. Mist. Das wäre mal so ein Design wieder gewesen, ja, wo mich anspricht. Ja, ich bin zwar kein Design-Junkie, aber ja, doch, interessant wär's. Ja, zu den Google Pixel-Geräten. Da gibt es schlechte Nachrichten momentan. Pixel 3. Die gehen momentan reihenweise kaputt und niemand weiß warum. Das Gerät ist ursprünglich 2018 erschienen und die Pixel 3S sind hauptsächlich davon betroffen. Und ja, die geben jetzt reihenweise den Geist auf. Ars Technica hat da den Bericht aufgebracht mit einer größeren und ständig wachsenderen Zahl von Benutzern, die von diesem Problem betroffen sind. Auf Googles Issue-Tracker kann man das nachvollziehen, aber auch im Support-Forum und auch auf Reddit. Und im Moment rätseln hier die Fachleute, was könnte hier der Grund sein? Also das mit diesen Geräten, die nach einer Zeit reihenweise kaputt gehen, das ist ja nicht das erste Mal passiert. Hier ist es momentan eben schwierig, weil man noch nicht genau weiß, was ist der Grund dafür. Ja? Und Problem ist, dass es auch jetzt genau auftritt, ne? Nachdem eben die Garantie quasi natürlich abgelaufen ist. Ja? Und das heißt, man muss im schlimmsten Falle das Selbstbezahlen, manchmal zeigt sich Google da etwas kulant, das habe ich schon gemerkt. Das ist, da muss man sagen, Respekt manchmal, müssten die nicht machen. Aber in dem Falle wird man sehen, wie Google jetzt hier reagiert und hoffentlich zeigen sich dann auch hier großzügig, wobei eben das zu einem richtigen Problem und zu einer richtigen Menge jetzt summiert hat. Momentan hat Google noch nichts öffentlich dazu gesagt. Jetzt hoffen natürlich alle, dass hier das Problem gefunden wird und dass man auch möglicherweise schon im Vorfeld dagegen steuern kann oder ob das ein bauliches Problem ist. Dann allerdings wäre die Chance hoch, dass Google auch nach der Garantiezeit hier eventuell dann das Gerät ersetzt, falls es baulich bedingt ist. Mal gucken. Ja, und das neue Google 6, das ist jetzt aufgetaucht in einer Werbung, in einem Werbetrailer, offiziell von Google. Und da sieht man ein bisschen mehr davon. auch mal in den Händen von tatsächlich Menschen, so dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie das Teil eben jetzt aussieht. Außerdem wird in diesem Video, in diesem kurzen, das ich auch verlinke, auch kurz der Chip in den Mittelpunkt gerückt. Also da will Google offenbar das auch tatsächlich schon nach außen hin kommunizieren. Hier, wir haben unsere eigenen Sachen da drin, ja. Und das Teil ist einzigartig und so weiter. Ne? Ihr kennt ja schon diese Messages. Ne? Und mal gucken, wie das dann wird. Preis ist leider immer noch nichts gesagt worden. Meiner Meinung nach natürlich das Wichtigste von allem, weil das alles natürlich alles in Relation setzt, was das Gerät kann. So, zwei Meldungen von Xiaomi habe ich. Eine gut und eine schlecht. Also nehmen wir zuerst. Was nimmt man zuerst? Die schlechte Nachricht. Ne? Ich nehme jetzt zuerst mal die gute Nachricht. Ne? Xiaomi will bei seinen Geräten, zumindest bei den aktuellen Geräten jetzt, 4 Jahre Software-Support bieten. Und das ist ziemlich großzügig. Die meisten Hersteller geben nur 2 bis maximal 3 Jahre. Ja. Und jetzt freiwillig Xiaomi sagt, okay, hier 4 Jahre Garantie für, beziehungsweise Updates, nicht Garantie, 4 Jahre Updates für unsere Geräte. Und das ist gut. Damit reihen die sich in die Reihen ein von Samsung und OnePlus. Es geht hier um die Security Patches und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. 4 Jahre, das ist das, was ich gesagt habe, ja. Kann man machen, ja. Irgendjemand in der EU, ich glaube, letzte Woche habe ich berichtet, 7 Jahre haben die gefordert, dann denke ich, okay, ja, jetzt, ne, ist mal wieder typisch, ne? Übers Ziel hinausgeschossen, unrealistisch, technikfeindlich, unmöglich, mehr ist mir dazu nicht eingefallen. Aber 4 Jahre ist gut. 4 Jahre, denke ich, ist das Maximale, was technisch möglich ist, ohne dass es die technische Entwicklung von neuen Geräten auch aufhält, beziehungsweise die technische Entwicklung von der Software. Weil wenn Google eben neue Android-Versionen rausbringt und man kann die nicht updaten und muss dann für eine alte OS-Version unter Umständen 3 oder 2 Jahre lang nach der neuen Version noch für eine alte Version die Updates liefern, während schon 2 andere Google-Versionen, Android-Versionen auf dem Markt sind, dann wird es langsam einfach nicht mehr möglich. Ja. So viele Leute haben die Teams gar nicht, und so viel, das kann man auch nicht machen. Ja, das geht so nicht. Und manche Security-Patches lassen sich auch so einfach nicht machen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. 4 Jahre ist gut, wenn sie das hinbekommen, ist es mehr als ausreichend und damit sollten die meisten eben zufrieden sein. Wow, muss ich da sagen, nicht übel. Also Xiaomi hier auf dem richtigen Weg und das dürfte sich viele freuen jetzt. Weniger freuen tut das die Leute, die ein Xiaomi vorhaben zu importieren oder tatsächlich schon importiert haben. Da kann es nämlich Probleme geben. Xiaomi beginnt nämlich jetzt mit dem Blocken von Smartphones, die in Regionen betrieben werden oder angemeldet wurden, in deren der Verkauf nicht gestattet ist. Ja, also es gibt etliche Regionen, wo Xiaomi sagt, hier dürft ihr das Gerät nicht benutzen. Ja, laut den Vorgaben von Xiaomi, also beispielsweise ist da Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, die Krim, ja, dort dürfen keine Xiaomi-Geräte benutzt werden. Beziehungsweise nicht in Betrieb genommen werden, laut Xiaomi. So. Und bisher haben die das halt immer stillschweigend geduldet, ja. Und die werden dort jetzt abgeschaltet. Übrigens ist auch noch in dieser Situation genannt worden oder in dieser Hinsicht genannt worden, dass auch in den USA offiziell keine Xiaomi-Geräte verkauft werden. Auch die Leute können natürlich jetzt ja, langsam mal Angst bekommen, Ja. Bisher beschränkt sich dieses Blocking offenbar nur auf diese Geräte, wo eben der Verkauf von Xiaomi selbst verboten ist. Ja. Wo also Xiaomi gesagt hat, da darf man die Geräte nicht verkaufen. Ja. Aber es ist natürlich hier nur ein kleiner Schritt dahingehend, dass es auch in Regionen, die eben nicht für ein spezielles Modell gedacht ist, dass es da auch Probleme gibt. Denn zitiert wurde hier ein Teil aus den AGB, ja, die man beim Installieren quasi akzeptiert, beim Einrichten. Ja. Und dort steht tatsächlich, dass nicht nur, also nicht diese Regionen nur, sondern dass es generell, ja, nicht gestattet ist, das Gerät zu exportieren, ja, in bestimmte Regionen, die eben Xiaomi festlegt. Also aufpassen mit Geräten oder mit Importen von Xiaomi-Geräten, das könnte Schwierigkeiten geben. Ich hoffe, dass das sich nicht ausweitet und zumindest mal auf jetzt wenige Länder, die eben genannten, beschränkt bleibt. Nicht auszudenken, wenn auf einmal ein Gerät, das aus China importiert wurde, weil es bei uns mal wieder nicht veröffentlicht wurde, aber trotzdem cool ist, ja, oder eben bei uns es so lange gedauert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert, weil es ein Importgerät ist. Das wäre übel und wow, das wäre ein Fauxpas, den Xiaomi gemacht hat. Es wäre nicht der erste. Ja, ich sage nur Bootloader. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Gut. Dann komme ich mal zu einer Meldung aus der Community. Da gab es nämlich diesmal was. Zwar zunächst mal sorry, dass ich jetzt erst hier in der Sendung antworte und nicht sofort in der Community geantwortet habe, aber es war wirklich viel los. Naja, nicht bei Android und Kram, sondern eben bei mir so allgemein, ja. Deswegen, ja, wenig Zeit und Stress und so weiter, ne? Ja, genau, Stress. Mann, so viel Stress, ja. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ob ich jetzt TV gucken soll oder YouTube-Videos am Rechner, ja. Ihr müsst es verstehen, ja. Das ist so nervenaufreibend, da kann ich mich nicht konzentrieren, ja. Also, das geht nicht. Der Mitschreiber jedenfalls, angenommen, du möchtest nicht mehr als 500 Euro für ein neues Handy ausgeben. Welches im Vergleich zum aktuellen darf nicht schlechter sein? Das ist das Oppo Reno 4Z 5G. Ja. Was würdest du mir aktuell empfehlen? Derzeit renne ich 24,6, ja, Sonntag habe ich frei, okay, also da fehlt ein Tag, genommen. Mit Handy und 4 Powerbanks rum, da die Möglichkeit zum stationären Laden nur beim Schlafen gegeben ist. Das hört sich fast so an, wie ich beim Geocachen. Das Handy ist aufgrund diverser Games, Summoner's War, MTG Arena, Pokémon Go im Dauermodus. Ey, Pokémon Go, yeah, cool, nicht schlecht. Vor allem während der Arbeit. Das Display sollte keinesfalls kleiner sein, da ich zwischendurch auch gern Streamingdienste nutze und wenn es abends im Garten ist, um noch die ein oder andere Folge, Staffel zu schauen, ist bei mir schon seit Jahren, oder TV ist bei mir schon seit Jahren tabu, genau. Audioqualität ist auch nicht zu vernachlässigen, da ich häufig in Firmenwagen ohne Kopplungsmöglichkeiten unterwegs bin. Was meinst du, was meint die Community? Lohnt sich der Umstieg oder sollte ich noch warten? Zusatzfrage, wie hältst du dein Display sauber? Das kann ich schnell beantworten. Ich reibe hin und wieder mal mit Desinfektionsmittel über das Display, aber Vorsicht, ja, ich habe einen Screen-Schoner, also so ein Panzerglas drauf, ja, keine Plastikfolie, sondern ein Glas quasi aufgeklebt, von daher habe ich auch keine Angst mit Desinfektionsmittel drüber zu gehen. Ja, aber das wird hin und wieder mal abgerieben damit. Und ansonsten müssen meine fettigen Finger das aushalten, beziehungsweise das Display muss meine fettigen Finger aushalten, denn ich muss die permanent irgendwie einölen, sonst platzen die mir auf wie reife Tomaten. Yep. Und deswegen bin ich es gewohnt, dass ich so Schlieren habe, ja, und die sammeln sich dann an, bis ich die Krise kriege, wenn ich aufs Display gucke, und dann kommt das Desinfektionsmittel und ja, vermutlich habe ich deswegen auch immer so aufplatzende Hände. Gut. So, also dann zu dem Gerät selbst. Also ich momentan aktuell, ja, würde ich entweder die Realme GT Neo-Reihe empfehlen. Da gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Modelle. Da kannst du mal gucken. Da sind definitiv auch Modelle dabei, die genau das erfüllen, was du gefragt hast. Also das heißt, mindestens so groß, aber auch größer das Display. Unter 500 Euro und auch deutlich leistungsstärker noch. Ja. Aber auch die Red Magic Reihe, auch da gibt es ja verschiedene. Jetzt nicht das, was ich heute vorgestellt habe, das ist ja ein bisschen zu teuer hier, aber es gibt noch andere Modelle und auch die Black Magic Modelle, was übrigens ein Xiaomi Marke ist, soweit ich das weiß, genau. Black Magic. Die, auch die sind im in diesem Modell oder in diesem Limit, ja. Und wie gesagt, da guck am besten mal auf diese Seiten. Allerdings gibt es auch noch weitere gute Alternativen, die zwar jetzt nicht so extrem viel mehr Leistung bringen, aber vor allem was den Akku anbetrifft, da könnte dir vielleicht zwei Powerbanks gespart werden, ja, dass du nicht vier mitnehmen musst, sondern nur zwei, ja. Und zwar, guck mal auf die Seiten von Ulefone und von Ugitel. Die beiden sind ja schon seit geraumer Zeit eine meiner Lieblingsmarken. Und die haben wirklich Geräte von, mit ausreichender Leistung, mit bis zu, oder was, bis zu, mit 10.000 mAh Akku, ich glaube sogar einer mit 12.000 mAh Akku, und die Dinger halten dann wirklich einiges aus. Ja. Leistungsdaten musst du gucken, da wird es zwar eng bei den beiden, weil eben beim Gaming hier möglicherweise diese der Prozessor das Problem sein wird, aber ansonsten schätze ich mal, wird es gehen. Also wenn ich mir hier zum Beispiel angucke, das WP15, 15.600 mAh Akku, da kann man mal, da könnte ich sogar geocachen gehen ohne Powerbank, wie genial ist das? 8 GB RAM, 128 GB Speicher, das WP15, ja, IP68, 6,52 Zoll HD Plus Display, 48 Megapixel Sony Kamera, vollständig sogenanntes Rugged Phone, ja, also rundrum geschützt. Dann gut, Geschwindigkeit aufladen her geht's eigentlich noch, komme ich auch gleich noch dazu. Dimensity 700er Prozessor mit 5G Technologie. Da wird's halt, wie gesagt, also der ist gut, der ist wirklich gut, aber jetzt viel schneller als der im Reno wird er wahrscheinlich jetzt nicht sein, vielleicht etwas, aber durch den Speicher und also durch den Hauptspeicher wird es doch, denke ich, recht fix gehen. Das ist sehr viel wichtiger als die pure Rechenpower. Also guck dir das mal an. Ugitel war das jetzt zum Beispiel das WP15. Ja, aber auch bei Ulefone kannst du mal gucken. Die sind ziemlich ähnlich, die Geräte, aber so ein paar kleine, feine Unterschiede gibt es dann entsprechend. Jo. So, dann war noch was. Und zwar. Das Bike schreibt, hält das Display mit einem Mikrofasertuch sauber. Oh. Ja, cool. Das. Das habe ich aufgegeben wegen meinen öligen Fingern. Ja. Weil. Das verteilt es dann nur so ein bisschen. Ne? Aber ansonsten, klar, die typische Schmutz, Mikrofasertuch und vor allem, ja, wird das Display da auch nicht zerkratzt und geschont. Ja, also das mit dem Desinfektionsmittel bitte nicht nutzen, wenn ihr keinen Screen Schoner drauf habt. Also wie nennt man das nochmal? Ja, also so eine Schicht, ja, weil das Desinfektionsmittel kann relativ schnell diese oleophobische Schicht von eurem Display wegmachen, weil es eben Alkohollösung ist, ja. Und damit sieht man dann wirklich jeden Fingerabdruck sofort prominent. Ja. Deswegen nur mit diesem Displayschutz machen. So, dann zum Ancast 582 schreibt das Spike. Da habe ich gesagt, wegen dem Schnellaufladen. Ja. Meines soll man mit 30 Watt laden. Nutze hier ein Ladegerät, was mit 11 Watt lädt. Und meist lade ich immer zwischen 20 und 80%. Ob richtig oder nicht, fühlt sich aber gut an. Ja, also ist mit dem 20 und 80%, Schaden tut es nichts. Ja. Machen müssen tut man es auch nicht. Ja, weil 0%, 100%, alles okay. Ne? Das andere weiß ich ja, ne? Das sind so immer diese Urban Legends. Aber auf jeden Fall gut ist mit dem 11 Watt, ja? Weil das ist in der Tat sowas, je schneller man den Akku lädt, desto härter wird er belastet und das mögen Lithium-Ionen-Akku gar nicht so. Deswegen gibt es sogar generell bei den Smartphones, also bei fast allen Smartphones, zumindest die einigermaßen gut sind, eine Ladefunktion, oftmals ist der schon beim Lithium-Akku direkt drin. Und zwar die bis 80% wird voll schnell, also maximale Geschwindigkeit aufgeladen und dann wird massiv gedrosselt. Ja, und die letzten 20% dümpeln so vor sich hin, bis es dann letztendlich aufgeladen ist. Und das ist aus dem Grund so, weil gerade die letzten 20% ist der Lithium-Ionen-Akku besonders empfindlich bei Schnellladung. Ja. Und Fakt ist, dass je langsamer der Akku geladen wird, desto länger wird er prinzipiell halten von der Lebensdauer her. Also nicht von der Standby-Zeit her, aber von der Lebensdauer her. Und deswegen ist es nie verkehrt. Ja, also ich hab jetzt keine Lust, das auszurechnen. Ist keine große Sache eigentlich. Mit 5 Volt, na, 2,4 Ampere, so das ist so ziemlich das, was die meisten normalen Ladegeräte heutzutage haben. Ja, und ach, jetzt mache ich es doch mal. Ich kann es nicht sein lassen. Mensch, Leistungsrechner, so 5 Volt, ja, 2,4 Ampere. So, das ist eine Wirkleistung von 12 Watt. Also, das ist ungefähr so, wie du das auch machst. So mache ich das auch, ja, 12 Watt. Und damit ist es gut. Wenn man mal überlegt, ja, 20 Watt, das sind schon 4 Ampere. Das ist ja der Wahnsinn. 4 Ampere. Das ist ja irre. Und ich weiß auch nicht, wo das hier hinführen soll, 120 Watt Ladestrom, das ist ja irre. Die benutzen übrigens auch andere Spannungen, also schon kein 5 Volt mehr, sondern 9 Volt beispielsweise, ja, wo es auch immer wieder Probleme gibt. Also definitiv, warum so schnell, ich weiß auch nicht. Die Leute haben keine Zeit mehr, ne? Was? Irgendwie, ne? Naja. Gut, Spike und Mitch, danke für die Nachrichten in der Community. Jetzt komme ich zur App der Woche. Diesmal was ganz anderes. Und, oh, jetzt habe ich auch das Mikrofon gehauen vor lauter Euphorie. Und wahrscheinlich auch, ja, eine kleine Nische, die jetzt hier natürlich mal wieder angesprochen wird. Ja, aber warum nicht, ne? Ich weiß es, ich weiß es. Ihr wolltet alle schon, ich weiß es, dass es so ist. Ihr wolltet alle schon mal Japanisch lernen. Ja. Und jetzt könnt ihr es tun und zwar super cool. Und was ist am schwierigsten beim Japanischen? Ja, genau, das Schreiben, Leute. Ja, das Schreiben. Nein, nicht das Sprechen. Japanisch sprechen ist relativ einfach. Aber Japanisch schreiben, das ist wirklich heftig. Und natürlich auch die Zeichen erkennen, aber soweit geht es hier nicht. Es geht hier hauptsächlich um das japanische Silbenalphabet, also Katakana und Hiragana. Ja. Mit diesen Silbenalphabeten kommt ihr schon mal sehr, sehr, sehr weit. Denn oftmals sind zum Beispiel in Zeitungen oder Zeitschriften über diesen ganz komplizierten Zeichen, die sogenannten Kanjis, oben Katakana oder Hiragana, meistens dann eben Hiragana, Schriftzeichen oben drüber geschrieben, so dass eben auch jemand, der nicht alle Kanjis versteht oder es interpretieren kann, dass er dann doch eben diesen Text nachvollziehen kann. Ihr seht, also auch in Japan sind diese Kanjis nicht ganz so ohne, also nicht gleich verzweifeln, ja, wenn ihr jetzt nicht mehr Kanjis entziffern könnt als ein Grundschüler in Japan. Es ist nicht so ohne. Aber selbst nach vielen Jahren Schule können die Japaner nicht alle Kanjis in der Regel ohne Probleme, ohne diese Umschreibung mit Hiragana entziffern. Dieses Alphabet hingegen, also dieses Hiragana-Alphabet beispielsweise, ist ziemlich einfach zu lernen, aber schwierig zu schreiben. Und hier kommt dann diese App zugute. Die zeigt euch nämlich an, wie ihr das am effektivsten, am besten machen könnt, sowohl am Smartphone als auch, und das ist meine absolute Empfehlung, auf Papier. Nehmt euch einen Stift, natürlich, ihr seid ja Menschen mit Geschmack und mit Stil, deswegen nehmt ihr natürlich keinen barbarischen Kugelschreiber, sondern einen echten Füller, ja? Der ist umweltfreundlich und cool. Schreibt damit einfach die Zeichen vom Bildschirm in der entsprechenden Strichfolge ab. Das ist nämlich genau der Punkt, der Schlüssel zum richtigen japanischen Schreiben. Die Strichfolge. Übrigens ist es auch der Schlüssel zum Schreiben bei uns. Nur wird das nicht prominent gelehrt und deswegen schreibt man heute schon so schlimm. Genau. Die Abfolge, wie ihr die Linien zieht, damit das Zeichen dann auch tatsächlich so aussieht, wie das aussehen soll. Und vergisst das gleich, wenn ihr sagt, nee, ich kann das aber in der anderen Reihenfolge genauso besser schreiben. Nein, könnt ihr nicht, denn man sieht sofort, zumindest ein geübtes Auge, sieht sofort, wo habt ihr angefangen mit dem Strich und wo hört der Strich auf. Und das ist beim Japanischen deswegen so wichtig, weil diese Schrift aus einer Kalligraphie-Schrift entstanden ist. Ja, also diese Zeichen wurden ursprünglich mit Pinsel gemalt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass zumindest diese Grundtendenz bei diesen Linien erhalten bleiben. Wenn nicht, können die nämlich unter Umständen etwas ganz anderes, könnten mit was ganz anderem missverstanden werden. Also es ist zwar selten bei den Hiraganas, bei den Kanjis übrigens extrem wichtig. Ja? Bei den Hiragana, Katakana ist es einfach die Lesbarkeit. Ja? Also so wie bei uns eben, wenn wir einen Schnörkel an der falschen Stelle machen würden, dann würden viele Leute über diesen Buchstaben stolpern, weil, huch, was ist denn das? Ich merke das selbst, weil ich habe da so ein eigenes Schriftsystem entwickelt. Ja? Das habe ich ein bisschen adaptiert. Das ist also unser normaler Schrift, aber eben vereinfacht, damit man eben schneller und effektiver schreiben kann. Und das sind eigentlich nur minimale Änderungen, die aber sehr effektiv sind. Und trotzdem verwirrt es viele Leute, ja, wenn man so schreibt. Und dann kommt es eben manchmal vor, dass man erklären muss. Ja, und dann, ah ja, okay. Zum Beispiel das A, warum das A ohne Strich in der Mitte, ja? Oder das K ohne den Strich hinten. Ja? Es gibt keine anderen Zeichen in der deutschen Sprache, oder in der Schriftzeichen, die eben das jetzt zu verwechseln wäre, das A zum Beispiel ohne Strich in der Mitte. Und trotzdem, manchmal stolpern die Leute dann da drüber, obwohl da nur ein Strich fehlt. Und ähnlich kann man das auch hier sehen für einen Japaner, wenn dieses Zeichen falsch angefangen wurde zu schreiben, dann sieht es nach irgendetwas Komischem aus. Ja, und das kann man erkennen. Das kann man tatsächlich erkennen. Ja, also so ist diese App alleinstehend natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht auf Papier schreiben wollt, sondern unterwegs auch schreiben wollt, geht es natürlich auch auf dem Display mit Korrektur und ihr könnt es natürlich hier auch auswählen, das Zeichen, das ihr üben wollt. Es gibt dann Lektionen, aber man kann auch frei weg ein Zeichen üben. Das finde ich besonders wichtig, weil mit dem einen Zeichen hat man überhaupt keine Probleme, mit dem anderen hat man sehr viele Probleme. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, finde ich, dass man einzelne Sachen schreiben kann. Zum Beispiel mit dem A habe ich meine größten Probleme, ja? Und am wenigsten Probleme habe ich mit dem I. Ja? Klar. Das Ski, komischerweise, das ist, obwohl das eigentlich ein simpler Strich ist, da, ich weiß nicht, da habe ich immer meine Probleme damit. Es muss so grad sein, offenbar. Naja. Weil ich tue es grundsätzlich, ja, schräg schreiben, ja. Und das darf man dann entsprechend überhaupt nicht machen bei dem Ski. Das ist der Hintergrund. Ja, also interessant für Leute, die jetzt endlich Japanisch richtig schreiben wollen. Ja, jetzt los, anfangen und zack. Und dazu, diese App nennt sich einfach Japanisches Alphabet, Briefe schreiben. Ja, komischer Name, blöder Name, aber trotzdem gute App. Und damit könnt ihr dann loslegen. App der Woche. Ganz komisch, aber ich denke, diese App hat es verdient. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wenn ihr da Fragen, Anregungen oder Infos habt, könnt ihr es nirgends loslegen, wenn ihr nicht schon in der Community seid. Sorry. Entschuldigung. Aber dafür findet ihr die Links und Informationen, ja, in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player. Einfach irgendwo suchen, zum Herunterklappen. Ja, und dort könnt ihr dann entsprechend euch weiterklicken. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.